die Idee des Pazifismus, eine einst weltbewegende Idee des Marxismus, wie hat sie sich in der Wirklichkeit denn bewährt? Die Rote Armee ist das Symbol des marxistisch-pazifistischen Weltgedankens. Meine Volksgenossen, wo der Marxismus in der Praxis herrscht, widerlegt er sich in allem selbst. Nur wenige Tage nachdem in Berlin in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 das Reichstagsgebäude gebrannt hatte, veranstaltete die Nationalsozialistische Arbeiterpartei eine Kundgebung im Berliner Sportpalast, bei der der neue Reichskanzler Adolf Hitler den Marxismus im Allgemeinen und den Sowjetkommunismus im Besonderen heftig attackierte. Die Sowjetunion war schon früh in Hitlers politisches Blickfeld geraten. In seiner Bekenntnisschrift »Mein Kampf«, die 1925 und 1927 in zwei Teilen erschien, hatte er ihr einen besonderen Platz eingeräumt. Es war vor allem die Suche nach, so Hitler, Lebensraum für das deutsche Volk, die später seine Außenpolitik bestimmte. Denn im Verhältnis von Grundfläche zu Bevölkerungszahl sei Deutschland entschieden zu klein, um sich selbst ernähren zu können. In »Mein Kampf« sagte Hitler dann deutlich, wo er diesen Lebensraum zu erobern gedachte. Nämlich nicht in neuen Kolonien, sondern im Osten Europas. Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor 6 Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Die Eroberung von Lebensraum im Osten sei nach der russischen Revolution entschieden einfacher geworden. Denn an die Stelle der oberen leitenden Schichten, die noch, so Hitler, einen germanischen Kern hatten, seien Juden getreten. So unmöglich es dem Russen an sich ist, aus eigener Kraft das Joch der Juden abzuschütteln, so unmöglich ist es den Juden, das mächtige Reich auf die Dauer zu erhalten. Hitlers außenpolitische Vorstellungen verbanden sich von Anfang an mit seinem aggressiven Antisemitismus. Überall sah er Juden am Werk, die Staaten unterjochten und Regierungen zu Marionetten degradierten. Im Fall der Sowjetunion wollte er davon profitieren. Hitlers Vorstellungen, Lebensraum auf Kosten des Riesenreichs zu gewinnen, änderten sich nicht mehr. Er nahm nur noch taktische Korrekturen vor. Bereits Mitte der 20er Jahre stand also fest, dass Hitler, sollte er in Deutschland an die Macht kommen, Krieg gegen die Sowjetunion und andere osteuropäische Staaten führen würde. Am 30. Januar 1933 kam er an die Macht und 4 Wochen später brannte der Reichstag. Das gab Hitler die Möglichkeit, eine Notverordnung zu erlassen, die alle Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft setzte. Am 23. März folgte dann die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes, das den Nationalsozialisten die unbeschränkte Macht in Deutschland einräumte. Der Reichstagsbrand lieferte auch den Vorwand, mit massivem Polizeieinsatz gegen kommunistische Funktionäre und Reichstagsabgeordnete vorzugehen. Josef Goebbels, damals noch Reichspropagandaleiter der NSDAP, hatte bereits am 2. März 1933 die reichsweiten Razzien und Verhaftungen mit der Panik und dem Schrecken begründet, in die der Reichstagsbrand die deutsche Bevölkerung versetzt hätte. Aber das weiß nun auch ein jeder. Die Regierung, die sich dieses Mal der kommunistischen Welt fest entgegenstellt, die lässt sich nicht mit sich spaßen. Diese Regierung fackelt nicht und sie ist entschlossen, mit drakonischen Gesetzen erbarmungslos gegen die kommunistische Weltgefahr vorzugehen.